Good morning, happy Father's Day. Guten Morgen, schönen Vatertag. Happy Father's Day to all you fathers and grandfathers. Schönen Vatertag euch Vätern und Großvätern. Pastor Rob's on vacation this week. Pastor Rob ist noch auf Urlaub diese Woche. And he sends his greetings. Er sendet Grüße. He asked me to come and share with you about fatherhood today. Hat mich gebeten, dass ich euch heute etwas über Vaterschaft erzähle. My name is Rob. Mein Name ist Rob. This is Otmar. Das ist Otmar. Let's pray. Lass uns beten. Dear Father, we pray that you'd fill us with your spirit today. Lieber Vater, wir beten, dass du uns mit deinem Geist heute füllst. Help me to speak your words for your church. Hilf mir, deine Worte für unsere Gemeinde zu sprechen. In Jesus' name, amen. In Jesu Namen, amen. Before we begin, I'd like to say that today we're going to be talking specifically to fathers, but... Bevor ich beginne, möchte ich sagen, heute spreche ich ganz besonders zu den Vätern, aber... A lot of what we're talking about is also relevant to mothers. Aber eine Menge, worüber ich sprechen werde, bezieht sich auch auf Mütter. Single mothers, parents. Alleinerziehende Mütter oder auch Eltern im Allgemeinen. And so I know we have a lot of experienced fathers out there. Ich weiß, wir haben eine ganze Menge erfahrene Väter hier. I have almost 3 years of experience. Ich habe etwa 3 Jahre Erfahrung. Please know I'm sharing from my personal experience. Und versteht, dass ich aus meiner eigenen Erfahrung spreche. Today is it's a day of celebration for many, right? Heute ist ein Tag des Feierns für viele. A day to celebrate our fathers if we have good relationships with them. Ein Tag, unsere Väter zu feiern, wenn wir zu ihnen gute Beziehungen haben. But for many, it's also a hard day. Aber für viele ist es auch ein harter Tag. It's a day that brings up many memories of pain and bitterness and. Ein Tag, wo viele Erinnerungen an Schmerz und an Bitterkeit hervorkommen. Recently I was talking to someone in Austria and they said the statement, I don't know anyone who has a good relationship with their father in Austria. Vor kurzem habe ich mit jemandem gesprochen, der hat zu mir gesagt, ich kenne überhaupt niemanden, der eine gute Beziehung zum Vater hat hier in Österreich. For many this day brings up a lot of pain. Und für viele bringt dieser Tag wirklich eine Menge Schmerz. I'd like to read a quote to you. Möchte euch etwas zitieren. It's by Mitch Albom, it goes like this. Von jemandem, der Mitch Albom heißt, und es ist folgendermaßen. All parents damage their children. Dieser Mann sagt, alle Eltern beschädigen ihre Kinder. It cannot be helped. It cannot be helped. Also da kann man nichts machen. Youth, like glass, absorbs the prints of its handlers. Die Kinder absorbieren die Fingerabdrücke wie ein Glas. Some parents smudge, others crack, a few shatter childhoods completely. Manche zerstören oder zerkratzen oder beschädigen Kindheit. Into small pieces beyond repair. Und zerschmettern sie in kleine Stücke ihre Kinder und man kann sie nicht mehr reparieren. So this gentleman is saying that childhood or youth is like a piece of glass. Also dieser Mann sagt, Jugend oder Kindheit ist wie ein Glas. And we as fathers, we as parents, we have the chance to handle that glass. Aber wir als Väter, als Eltern haben die Chance, dieses Glas richtig zu behandeln. Some parents just leave a little fingerprint. Manche Eltern hinterlassen nur einen kleinen Fingerabdruck. Make it dirty a little bit. Machen sie etwas schmutzig. Some people chip it. Manche stoßen es um. Some parents crack it, some parents drop it completely and break it. Manche machen da Kratzer rein und manche zerstören es vollständig. Ephesians 5 and 1 Corinthians 11 tell us that under Christ, fathers are the leaders of their families. In Epheser 5 und in 1. Korinther 11 heißt es, Väter sind Leiter, so wie wir unter dem himmlischen Vater sind. Fathers are lovers, they're protectors, they're Väter sind Liebende, Väter sind Beschützende. And they have a good chance to represent our heavenly Father to their children. Und sie haben eine gute Möglichkeit, unseren himmlischen Vater den Kindern gegenüber zu repräsentieren. And I believe that God has given us all the resources, the power, the anointing that we need to do a good job. Ich glaube, Gott hat uns alle Ressourcen, alle Kraft und alle Salbung gegeben, dass wir es gut machen. And yes, we do leave our fingerprint on that piece of glass. Und doch hinterlassen wir Fingerabdrücke auf diesen Stücken von Glas. But I don't believe that we need to accept or believe that we damage our children. Aber ich glaube, wir müssen nicht akzeptieren oder glauben, dass wir unsere Kinder beschädigen. I believe that we as fathers we have a chance to show our children how God can heal those cracks in the glass. Ich glaube, wir als Väter haben die Chance, unseren Kindern zu zeigen, wie Gott diese Kratzer oder diese Sprünge im Glas heilen kann. To show them that those cracks may be experiences that God wants to use. Zu zeigen, dass Gott diese Sprünge vielleicht verwenden möchte. So that he can restore that glass to its perfect state. So dass er dieses Glas wieder zu seinem ursprünglichen perfekten Zustand bringen kann. So that his light can reflect through that glass perfectly. Dass sein Licht perfekt durch dieses Glas hindurchscheinen kann. And it's a very serious responsibility. Es ist eine sehr wichtige Verantwortung. And today I'd like to tell you about two fathers that I have had the privilege to observe in my life. Heute möchte ich euch über zwei Väter erzählen, von denen ich das Privileg hatte, sie in meinem Leben zu beobachten. Who take that responsibility very seriously. Und die ihre Verantwortung sehr ernst nehmen. And I'd like to tell you what I've learned from them. Ich möchte euch erzählen, was ich von ihnen gelernt habe. The first father is my father, Donald Soprano. I have a picture of him for you. Der erste Vater ist mein eigener Vater, Donald Soprano. Hier ist ein Bild von ihm. He has seven children. Er hat sieben Kinder. And I think he's got 10 grandkids. Und ich glaube 10 Enkelkinder. And here's a picture of me and him at our wedding. Da ist ein Bild von mir bei meiner Hochzeit mit ihm. That was when I had a few less kilos. Das war, als ich einige Kilo weniger am Körper hatte. And a few more kilos hair. Aber ein paar Kilo mehr Haare. I still can't believe my wife married me. Ich kann es gar nicht glauben, dass meine Frau mich geheiratet hat. But there's my father, and when I think of him, I think of wisdom. Das ist mein Vater. Wenn ich über ihn nachdenke, dann denke ich an Weisheit. He's 81 years old now. Er ist jetzt 81 Jahre alt. Not your typical age for a father at my age. Das ist nicht unbedingt das typische Alter eines Vaters in Bezug auf mich. So you can imagine I grew up with an older father. Also könnte ich vorstellen, ich bin mit einem älteren Vater aufgewachsen. But before he retired, he worked in aerospace industry, working on parts of rockets, of spaceships. Bevor er in Pension ging, hat er in der Luftfahrtindustrie gearbeitet und hat sich dort mit Raketenteilen beschäftigt. He's written one book called The God Family. Er hat ein Buch geschrieben, Die Gottesfamilie. Finishing his second book, part two. Und er ist jetzt gerade dabei, das zweite Buch zu beenden. And he has a ministry called Rainbow Ministries, which does outreach in Greece. Und er hat einen Dienst, der heißt Rainbow Ministries, und das ist ein Outreach in Griechenland. And I've always had such a special relationship with my father. Ich hatte immer so eine ganz besondere Beziehung zu meinem Vater. Most boys are mama's boys. Die meisten Buben sind ja so Mama-Buben. They always want their mother. Sie möchten immer gern bei der Mutter sein. Like my son, I'm saying, Samuel, come here, he says, so wie mein Sohn, no, Mama lieber. Wenn ich sage, Samuel, komm her, sagt er, die Mama ist lieber. But I wasn't the same way. I was daddy lieber. Aber so war ich nicht. Ich war ein Daddy, also ein Vaterbub. My mother used to beg me to just say Mama. Meine Mutter hat mich gebeten, doch Mama zu ihr zu sagen. And I would just say, no, Dada. Nein, ich habe gesagt, nein, Dada. I always had to be in his arms. Ich musste immer in seinen Armen sein. He pastored a church when I was a young boy, and I wanted to go up on stage with him. Als ich jung war, da hat er auch eine Gemeinde geleitet. Er war Pastor dort und ich wollte immer mit ihm auf der Bühne sein. Growing up with my father, I looked at him like a hero. Als ich aufwuchs, da sah ich meinen Vater immer als Helden. I did and still do look up to him greatly. Und nach wie vor schaue ich zu ihm auf als großartigen Menschen. And there's this great chapter in the Bible, Proverbs 4. It talks about a father's wise advice. Da gibt's ein wunderbares Kapitel in der Bibel, Sprüche 4. Da geht's um weise Ratschläge des Vaters. And whenever I read this chapter, I think about the wisdom my father gave me. Wann auch immer ich da in diesem Kapitel lese, da denke ich über die Weisheit nach, die mein Vater mir vermittelt hat. My father taught me, take my words to heart. Mein Vater lehrte mich, nimm dir meine Worte zu Herzen. Follow my commands and you will live. Folge meinen Geboten und du wirst leben. Get wisdom, develop good judgment. Erwerb Weisheit und Urteilsfähigkeit. It's such great advice, that whole chapter. If you're a father, you can look at it. It's great advice to give to your children. Gibt's wunderbare Ratschläge, die man auch seinen Kindern weitergeben kann, wenn man Vater ist und wenn man dieses Kapitel liest. And Deuteronomy 6 tells us that it's the father's responsibility to bring the word and to bring God's commandments into the home. 5. Mose 6, Kapitel 6, da heißt es ist eines Vaters Verantwortung, sein Haus entsprechend zu bestellen. Gentlemen, it's your job. Meine Herren, es ist eure Aufgabe. It is absolutely our responsibility. Es ist unsere Verantwortung. You're not going to get it from the kindergarten. Das kommt nicht aus dem Kindergarten. They're not going to get it from their friends. Und die Kinder werden das auch nicht von ihren Freunden lernen. It's not the church's responsibility. Es ist auch nicht die Verantwortung der Gemeinde. It's not anyone's responsibility but yours. Es ist niemandes Verantwortung außer eure. You need to start when they're small. Und es beginnt, wenn die Kinder klein sind. And let them start to store up the word in their heart. Und lasst sie beginnen, das Wort Gottes in ihrem Herzen aufzubewahren. And growing up, my dad did a good job of that. Als ich aufwuchs, da hat mein Vater sehr gute Arbeit geleistet. He always imparted godly instruction, godly wisdom to me. Er hat immer göttliche Weisheit, göttliche Instruktion in mich hineingelegt. Even if I didn't like it. Auch wenn ich das nicht mochte. I remember being on family vacations at the oceanside. Ich kann mich erinnern, dass ich da am Ozean auf Familienurlauben war. We'd be dying to get outside and go to the ocean. Und wir sind da rausgerannt und sind da in den Ozean rein. But always, first thing after breakfast, we'd all have to pick a number. Aber immer das Erste nach dem Frühstück war, dass wir eine Nummer ziehen mussten. And he'd take the numbers and compile them, and that would be the page of the Bible we'd study that day. Und dann hat er diese Nummern so auf einen Stoß gelegt, und das war dann auch die Seite der Bibel, die wir an diesem Tag studieren würden. Every car ride to school was a Bible quiz, a Bible challenge. Und jedes Mal, wenn wir mit dem Auto in die Schule gefahren sind, gab es einen Bibelquiz oder so eine Herausforderung, eine biblische. Who knows the most names of Jesus in the Bible? Wer kennt die meisten Namen oder Bezeichnungen für Jesus aus der Bibel? The way, the truth, the life. Weg, die Wahrheit, das Leben. I usually lost because my sisters were always smarter than me. Ich habe dann meistens verloren, weil meine Schwestern waren üblicherweise klüger als ich. But it was a competition. Aber das war so ein richtiger Wettbewerb. And we were storing up the word in our heart. Und wir haben dabei das Wort Gottes in unseren Herzen aufgenommen. I'd like to talk about some problems that I see between fathers and their children. Ich möchte über einige Probleme sprechen, die ich sehen kann zwischen im Verhältnis zwischen Vätern und Kindern. Let's take a look at Ephesians 6. Schauen wir uns Epheser 6 an. Fathers, do not provoke your children to anger by the way you treat them. Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Rather bring them up with the discipline and instruction that comes from the Lord. Sondern erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn. So the first part is telling us not to provoke our children. Also der erste Teil, der lehrt uns, unsere Kinder nicht zu reizen. And the second part is telling them we need to give them godly wisdom. Und der zweite Teil, da geht's um göttliche Weisheit. You know, my dad is, he's just full of the Spirit. Mein Vater ist erfüllt vom Heiligen Geist. He's not emotional at all. Er ist überhaupt nicht emotional. I'm very proud to say he never once yelled at me. Ich bin sehr stolz zu sagen, er hat mich nie angeschrien. He never raised his voice. Er hat nie seine Stimme erhoben. Or yelled. Oder mich angeschrien. And one problem that I noticed by talking to people and that I've seen with relationships with fathers and children is emotion. Und ein Problem, was ich immer wieder beobachte in der Beziehung zwischen Vätern und Kindern, ist Emotionen. Children are always going to be disobedient or rebellious at some part of their life. Kinder werden immer irgendwann einmal in ihrem Leben ungehorsam oder rebellisch sein. But when we react to that with too much emotion, aber wenn wir mit zu vielen Emotionen darauf reagieren, the children begin to build a wall and they can't receive the wisdom. Dann bauen die Kinder so eine Mauer auf und können die Weisheit nicht empfangen. So in order to fulfill Ephesians 6, we need to give them wisdom without provoking them. Um Epheser 6 zu erfüllen, die Anweisungen dort, müssen wir den Kindern Weisheit geben, ohne sie zu provozieren. It is so important that children know that their dad is emotionally stable. Es ist so wichtig, dass Kinder wissen, dass ihr Vater emotional stabil ist. Dad has got to be in control of his emotions. Vater kann seine Emotionen beherrschen. It's so important for their development. Es ist so wichtig für ihre Entwicklung. Recently, about a week ago, I was putting my son to bed. Kürzlich vor etwa einer Woche habe ich meinen Sohn niedergelegt. He's 2.5 years old. Er ist 2.5 Jahre alt. You ever heard of the terrible twos? Have you ever heard of the terrible twos? Oh, habt ihr jemals über die ersten schrecklichen 2 Jahre gehört? And I put him to bed, and about a minute later, he started screaming. Und ich habe ihn niedergelegt, und etwa eine Minute später hat er zu brüllen begonnen. Came back in the room, I said, "What's up, buddy? Time to go to bed." Und ich bin da ins Zimmer zurückgegangen und gesagt, hey, was ist los, Bursche? Zeit, schlafen zu gehen. 2 minutes later, screaming again. 2 Minuten später hat er wieder gebrüllt. 5 times I had to come back in. 5 Mal musste ich wieder zurückkommen. And every time the screaming started to escalate. Und jedes Mal wurde das Schreien und Brüllen lauter. I had to take him out of the bed. Musste ihn aus dem Bett herausnehmen. And put him on the ground. unter am Boden stellen. And I was trying to look at him to get him to look at me. I said, "Look at me. Calm down. Calm down." Hab versucht ihm zu sagen, hey, schau mir die Augen und beruhig dich. He was hitting me and saying, "Don't touch me," and he was screaming so loud and it kept getting louder and louder. Hingeschlagen und hat gesagt, berühr mich nicht, und er ist immer lauter und lauter geworden. It got so loud that in an effort to stop it, und dann wurde es so laut und dann habe ich den Versuch gemacht, dieses Schreien zu stoppen. I yelled one tone louder than he. Und ich habe noch einen noch lauter als er. I said, "Samuel!" Geschrien. Ich habe gesagt, Samuel. And when I did it, he shook. Und als ich das gemacht habe, hat es ihn richtig gerissen. And the next night when I was putting him to bed. Und am nächsten Abend, als ich ihn wieder zu Bett brachte, he covered his ears. Hat er seine Ohren zugehalten. It just broke my heart. Und das hat mein Herz gebrochen. I said, "Why are you covering your ears?" Und ich sagte, warum hältst du dir die Ohren zu? He said, "Because you yelled at me." Und er sagte, weil du mich angeschrien hast. I said, "I'm sorry, buddy." Und er gesagt, tut mir leid, Bursche. You don't gotta be afraid of me. Du sollst keine Angst vor mir haben. I love you. Ich liebe dich. See, yelling doesn't communicate wisdom. Also anbrüllen, das kommuniziert nicht Weisheit. Emotion doesn't communicate wisdom. Emotionen kommunizieren nicht Weisheit. It transmits fear. Das verbreitet Furcht. I'd like to show you a video. Möchte ich ein Video zeigen. Yelling, emotion, it doesn't communicate wisdom. Anbrüllen und gesunde Emotionen, das verbreitet nicht Weisheit. Just transmits fear. Das verbreitet nur Furcht. In fact, our Heavenly Father does the opposite of yelling and being emotional with us, right? Unser himmlischer Vater tut genau das Gegenteil. Er ist nicht emotional mit uns oder er schreit uns auch nicht an. When I repented to God for yelling at my son, als ich vor Gott Buße tat dafür, dass ich meinen Sohn anschrie, I heard his still small voice say, "Why would you yell at him? I don't yell at you like that." Und da habe ich so seine kleine Stimme gehört, seine ruhige, warum hast du ihn angeschrien? Ich mache doch das auch nicht mit dir. Sometimes we lose track of that still small voice. Manchmal da hören wir diese kleine leise Stimme gar nicht mehr. Sometimes we begin to trust in ourselves or in things around us instead of him. Manchmal beginnen wir auf uns selbst zu vertrauen und auf Dinge rund um uns anstatt auf ihn. My father always taught me to trust the Lord in everything. Mein Vater hat mir immer gesagt, dass ich in allen Dingen dem Herrn vertrauen soll. He's kind of like my counselor, you know, whenever I have a problem, I go to him and I say, "Dad, I need help." Er ist mein Ratgeber. Wenn immer ich ein Problem habe, gehe ich zu ihm und sage, Vater, ich benötige Hilfe. And he always listens to me, but his answer is always the same. Er hört mir immer zu, aber seine Antwort ist immer die gleiche. He points me to my heavenly father. Er verweist mich an meinen himmlischen Vater. "Dad, I'm nervous about my job. I'm struggling about finances. Can you help me?" Vater, ich bin da jetzt ganz nervös wegen meiner Arbeit und ich habe auch finanzielle Schwierigkeiten. Bitte hilf mir. I understand, but your heavenly father is waiting to help you. Versteh dich, aber dein himmlischer Vater wartet darauf, dir helfen zu wollen. My father instinctively prays for everything. Mein Vater betet ganz instinktiv für alles. We're looking for a parking spot at the mall. Wir schauen da einfach mal beim Shopping Center uns um einen Parkplatz um. Dear Father, please help me find a parking spot. Himmlischer Vater, bitte hilf mir, einen Parkplatz zu finden. I'm like, are you kidding, Dad? Hey, machst du da Spaß? But you know what? We always find a parking spot. Wisst ihr was? Wir finden immer einen Parkplatz. And if I could say there was one key life verse which he imparted to me, it's Psalms 118:8. Psalm 1, 8. 118, verse 8. Psalm 118:8. Das ist ein Lebensvers, den er in mich hineingelegt hat. It's the middle verse of the whole Bible. Es ist der Vers genau in der Mitte der Bibel. I think the Lord positioned it between the longest chapter and the shortest chapter on purpose. Der Herr hat da diesen Unterschied zwischen dem längsten und dem kürzesten Kapitel in der Bibel ganz absichtlich gemacht. And it says that it's better to trust in the Lord than to put your confidence in men. Da heißt es in diesem Psalm, es ist besser auf den Herrn zu vertrauen, als sein Vertrauen auf Menschen zu setzen. Trust in the Lord, don't trust in other men, don't trust in the temporal things. Vertraue dem Herrn, vertraue nicht anderen Menschen oder den zeitlichen Dingen. Trust in the Lord in everything. Vertraue dem Herrn in allem. Last week Sam was talking about the power of a broken heart. Letzte Woche hat Sam über die Kraft eines gebrochenen Herzens gesprochen. Powerful message. Eine ganz kraftvolle Botschaft. And at the end he said, am Ende sagte er, I encourage you to pray that the Lord would break your heart for what breaks his heart. Am Ende sagt er, ich möchte euch ermutigen, darum zu beten, dass der Herr, das Herr, euer Herz für das bricht, was sein Herz bricht. And I prayed that prayer. Und ich habe dieses Gebet gesprochen. And a few hours later I was talking to a friend of mine. Einige Stunden später habe ich da mit einem Freund gesprochen. And he told me, you know, I've been going through a lot. Er hat zu mir gesagt, weißt du was, ich bin jetzt, habe jetzt eine ganze Menge durchgemacht. And I've tried, I've asked God to show up and help me. Und ich habe gebetet, ich habe Gott gebeten, dass er sich zeigen möge und mir hilft. But nothing's happening. Aber nichts passierte. I'm starting to lose my trust in the Lord. Ich beginne mein Vertrauen in den Herrn zu verlieren. And that just broke my heart. Und das hat mein Herz gebrochen. You know, one of my biggest fears is that one day I would grow up and one day my kids would grow up and not trust me. Eine meiner größten Sorgen ist, dass meine Kinder heranwachsen und eines Tages mir nicht vertrauen könnten. Imagine that. You take care of them, you change their diapers, you invest so much in them, and then one day something goes wrong and they don't trust you. Stell dir vor, du ziehst sie heran, du wechselst ihre Windeln, du kümmerst dich um sie und eines Tages, da passiert irgendwas dazwischen und sie vertrauen dir nicht mehr. But do you know what scares me more? Wisst ihr, was mich noch mehr ängstigt? That one day they'd grow up and not trust our Heavenly Father. Sie heranwachsen und eines Tages ihrem himmlischen Vater nicht vertrauen. He's waiting, you know. Und er wartet. He's waiting for us to reconcile with him. Er wartet, dass wir uns mit ihm versöhnen. It breaks his heart when we don't trust him. Es bricht sein Herz, wenn wir ihm nicht vertrauen. He's like that father in the video. Er ist so wie der Vater in dem Video. He's waiting to carry you on his back. Er wartet, dass er darauf, dass er dich auf seinem Rücken tragen kann. And teach you how to walk and trust in him again. Und dich lehren kann, wie du wieder das Vertrauen zu ihm gewinnst. Just like when you were a newborn believer. Einfach so, wie wenn du als ganz Neugläubiger unterwegs bist. Spiritually speaking, he had to teach you how to walk. Wie er dich geistlich lehrt, zu wandeln. And he's waiting for you to reconcile with him. Er wartet darauf, dass du dich mit ihm versöhnst. All we need to do is repent and say, I'm sorry for trusting in other things. I trust in you, Father. Alles, was notwendig ist, ist umzukehren und zu sagen, es tut mir leid, dass ich auf andere Dinge der Menschen vertraut habe. Jetzt vertraue ich auf dich. You know, repentance, it's about reconciliation. Umkehr, da geht's um Versöhnung. It's not like God's up in heaven with a clipboard saying, okay, Rob Soprano repented, he's allowed to come and commune with me again. Es ist nicht so, wie dass Gott im Himmel sitzt und da irgendwelche Aufzeichnungen führt, Rob Soprano hat jetzt Umkehr getan, jetzt erst darf er zu mir kommen. I think of repentance, it's like our Heavenly Father's design. Umkehr, das ist sozusagen, wie der himmlische Vater gestrickt ist. It's his way to let us know. Das ist seine Art, uns wissen zu lassen. It's his way to help us understand about our relationship with him. Und uns verstehen zu lassen, wie unsere Beziehung zu ihm funktionieren soll. Something happens when we hear our own voice clarifying and identifying with our deepest regrets to our Father. Irgendwas passiert, wenn wir unsere eigene Stimme hören, wie wir uns mit unserem himmlischen Vater identifizieren und wie wir Dinge bedauern. It's not for him, it's for us. Es geht nicht, es hilft nicht ihm, es hilft uns. It brings us closer. Es bringt uns ihm näher. You know, I've been thinking about my children a lot. I have a picture of them for you. Ich denke immer wieder über unsere Kinder nach und über meine Kinder nach und ich habe ein Bild von ihnen für euch. It's Samuel and Valentina. Das ist Samuel und Valentina. And there is nothing in this world that would stop me from loving them. Und da gibt's nichts auf der Welt, das mich davon abhalten könnte, sie zu lieben. Nothing. I don't care if they did something that put them in prison the rest of their lives, God forbid. Da gibt es nichts, was mich daran hindern könnte, selbst wenn sie was tun, wo sie lebenslang ins Gefängnis gehen müssten, Gott möge abhüten. But there's nothing that could ever stop me from loving them. Aber es gibt nichts, was mich davon abhalten könnte, sie zu lieben. And I think that God gives us children to help us understand his heavenly father's heart towards us. Ich denke, Gott gibt uns unter anderem auch deshalb Kinder, damit wir sein Vaterherz uns gegenüber verstehen. Think of your father, you're very familiar with him. Denke an deinen Vater, er ist dir sehr vertraut. You can come boldly to his throne of grace. Du kannst ganz mutig vor seinen Gnadenthron kommen. You don't need to beat yourself up about it. Du musst dich nicht selbst irgendwie überwinden dazu. If we make a mistake on a Thursday night, wenn wir an einem Donnerstagabend einen Fehler machen, we don't need to beat ourselves up until Friday morning. Da müssen wir das nicht bis Freitag früh sitzen lassen. It's already paid for. Es ist schon dafür bezahlt. Go to your father. Go boldly to the throne of grace. Geh zu deinem Vater. Geh ganz mutig zum Gnadenthron. Because if you take the whole night to beat yourself up, weil wenn du die ganze Nacht damit verbringst, dir selbst Vorwürfe zu machen, that's just wasted time. Das ist verschwendete Zeit. The devil's won that night. Der Teufel. The devil has won that time. Aha, der Teufel hat diese Zeit für sich gewonnen. That's time where you're not communing with your father because you are beating yourself up for what he already paid for. Wo du nicht Gemeinschaft mit deinem Vater hast, wo du dir Vorwürfe machst, obwohl doch bereits für alles bezahlt ist. So to fathers today. So, möchte ich die Väter heute ansprechen. If you have taken your children that piece of glass and you've dirtied it or you've cracked it. Wenn ihr eure Kinder wie dieses Glas in die Hand genommen habt und es schmutzig gemacht habt oder vielleicht auch zerbrochen habt. Let's take the first step towards reconciliation. Dann macht ihr den ersten Schritt zur Versöhnung. And if it's you really believe it's your children's fault. Und wenn ihr glaubt, dass es wirklich an euren Kindern liegt, die Schuld. And they should come and repent. Und sie sollten zu euch kommen und umkehren. Then let's not be too proud to take the first step. Dann seid nicht so stolz, doch den ersten Schritt zu machen. Because teenagers most probably won't. Weil Teenager werden das wahrscheinlich nicht tun. And I'm not saying that there should be no discipline in parenting or in fatherhood. Ich sage nicht, dass es keine Disziplin geben sollte, die Eltern oder Väter beim Heranziehen der Kinder anwenden. And when I say discipline, I'm not talking about hitting your children. Aber wenn ich über Disziplin spreche, dann spreche ich nicht davon, die Kinder zu schlagen. Isabella and I, we don't do that. We don't practice that. Isabella und ich, wir schlagen unsere Kinder nie. That's every family's decision. Das ist die Entscheidung jeder Familie. But when I talk about discipline, I'm talking about instruction, correction. Wenn ich über Disziplin spreche, dann spreche ich über Anweisungen und über Korrektur. And as my son is in his terrible twos, I'm starting to think about how best to discipline him. Und als jetzt, wo mein Sohn in diesen schrecklichen ersten zwei Lebensjahren ist, da denke ich daran, wie kann ich ihm Disziplin beibringen? My dad constantly disciplined me. Mein Vater hat mir das beständig beigebracht. Constantly corrected me. It's part of godly wisdom. Er hat mich beständig korrigiert. Das ist Teil der göttlichen Weisheit. But you know, he always looked me in the eye afterwards and said, "Son, I love you." Aber wisst ihr was? Er hat mir nachher immer in die Augen gesehen und hat gesagt, "Sohn, ich liebe dich." And he always did it without emotion. Und er hat es immer so ohne Emotionen gemacht. Let's take a look at 1 Kings. Schauen wir uns Erster Könige an. About that time, David's son Adonijah, whose mother was Haggith, began boasting, "I will make myself king." So he provided himself with chariots and charioteers. Probably he took them from his father David, and recruited 50 men to run in front of him. Now his father, King David, had never at any time disciplined him. Never at any time. Even by asking, "Why are you doing that?" Adonijah had been born next to Absalom, and he was very handsome. Nun wurde Adonijah, dessen Mutter Haggith war, überheblich und sagte, "Ich will jetzt König werden." Er verschaffte sich Streitwagen und Pferde, wahrscheinlich waren die von seinem Vater, und verpflichtete 50 Männer, die vor ihm herliefen. Noch nie in seinem Leben war er von seinem Vater ermahnt worden. Der König hatte ihn nie gefragt, warum tust du das? Warum tust du das? Außerdem war Adonijah ein sehr gut aussehender Mann und nach Absalom Davids zweitgeborener Sohn. Adonijah knew what God had already said. God had said that Solomon was to be the next king. Adonijah wusste, was Gott schon bestimmt hatte, nämlich dass Salomon der nächste König sein würde. But he thought, "I'm a pretty good looking dude." Aber er hat sich gedacht, na, ich bin so ein gut aussehender Bursche. I'm full of pride. Ich bin ganz stolz. I'm going to go take that throne. Diesen Thron werde ich jetzt einnehmen. His father David had never disciplined him. Sein Vater David hat ihm nie Disziplin beigebracht. Do you know what happens to a child that you never correct? Wisst ihr, was mit einem Kind passiert, das niemals korrigiert wird? They grow up thinking that they are the center of the universe. Die wachsen so auf, indem sie denken, ich bin das Zentrum des Universums. And one day they're going to find out that they're not. Eines Tages werden sie aber herausfinden, dass sie es nicht sind. And it's going to be a very painful experience for them. Das wird dann eine sehr schmerzvolle Erfahrung für sie sein. And we will be responsible for that. Und wir sind dafür verantwortlich. I know it's hard, but we got to correct them. Ich weiß, es ist schwierig, aber wir müssen sie korrigieren. One other problem that I see with relationships between children and fathers is that they don't feel appreciated by their fathers. Ein anderes Problem, was ich in der Beziehung zwischen Vätern und Kindern sehe, ist, dass sich Kinder selten wertgeschätzt fühlen durch ihren Vater. Their fathers always want more. It's never good enough. Väter wollen immer noch mehr. Kinder sind nie gut genug. Children need to know that their father is very proud of them and that loves them. Aber Kinder müssen wissen, dass die Väter sehr stolz auf sie sind und dass sie sie lieben. I heard a story about a girl. It was her high school prom. Ich habe von einem Mädchen gehört, eine Geschichte. Es ging da um ihren Abschluss in der Hochschule. And she came down, it's the high school dance. Es ist der Tanz auf der Universität. And she came down and she was dressed beautifully in a beautiful dance prom gown. Und sie kam da in einem ganz wunderschönen Kleid heran. And she wanted to present herself before her father. Und wollte sich so ihrem Vater präsentieren. And she came in the living room spinning around. Und sie kam da ins Wohnzimmer und hat sich so herumgedreht. But her father was reading the newspaper and never lifted his eyes to look at her. Vater hat die Zeitung gelesen, hat sie nie angeschaut. And after 2 or 3 minutes, she realized he's not looking up. Nach 2 bis 3 Minuten hat sie dann erkannt, er schaut mich gar nicht an. And so she left the room disappointed. Und so hat sie ganz enttäuscht das Zimmer verlassen. Years later, she would go through man after man after man, trying to get that affirmation which only her father could give her. Und Jahre später ist sie dann von einem Mann zum anderen gegangen und hat immer versucht, diese Wertschätzung, die ihr Vater nicht gegeben hat, zu erhalten. Spiritually speaking, we have a huge responsibility as fathers. Geistlich gesprochen, wir haben eine ganz große Verantwortung als Väter, to affirm our children, unsere Kinder zu bestätigen, to tell them how proud we are of them and how much we love them, und ihnen zu sagen, wie stolz wir auf sie sind und wie sehr wir sie lieben. Fathers, your edifying tongue is your blessing. Your encouraging tongue is your blessing. Vater, deine ermutigende, deine aufbauende Zunge ist dein Segen. My dad used to dance around the kitchen with my sisters, singing, "You're so pretty." Mein Vater, der ist oft mit meinen Schwestern so in der Küche herumgetanzt und hat gesungen, du bist so hübsch. Actually, he still tries, but he just can't carry them anymore. Versucht es noch immer, aber er kann die Töchter nicht tragen dabei. And our Heavenly Father wants to tell you today that he's very proud of you as parents. Und unser himmlischer Vater möchte dir heute sagen, er ist sehr stolz auf euch. Any little bit of insecurity you have as parents, just let it go. God is proud of you. Jede Kleinigkeit der Unsicherheit, die ihr als Eltern habt, lasst das einfach los. Gott ist sehr stolz auf euch. God is calling us as parents, as fathers, to train our children in His wisdom. Gott beruft uns als Eltern, als Väter, unsere Kinder in seiner Weisheit zu erziehen. So I want to say thank you to my dad. So möchte ich meinem Vater Danke sagen. For being an excellent representation of my heavenly Father. Dass ein ganz exzellenter Repräsentant des himmlischen Vaters ist. Happy Father's Day, Dad. I love you. Schöner Vatertag, mein lieber Vater, ich liebe dich. Another father. Ein anderer Vater. I'd like to tell you about is this gentleman right here. Ich möchte euch über diesen Herrn hier was sagen. No pic is needed, but I have one. Kein Bild ist notwendig, aber ich habe eine. This is Otmar helping me clear our property that I just built a house on. Das ist, wie Otmar mir half, unser Grundstück, wo wir unser Haus drauf gebaut haben, ein bisschen zu säubern. So you can see he's a very involved father-in-law. Ihr könnt sehen, er ist da sehr involviert als Schwiegervater. I actually also have a picture of all his grandkids. Ich habe auch ein Bild von all seinen Enkelkindern. He has 5 kids and 9 grandkids. Er hat 5 Kinder und 9 Enkelkinder. And that's all of them right there. Das sind sie alle. And when I look at Otmar, I see a Christian father. Wenn ich Otmar anschaue, sehe ich einen christlichen Vater. Who is really an instrument for our heavenly Father. Der wirklich ein Instrument für unseren himmlischen Vater ist. He is a vessel useful to the master. Er ist ein Gefäß wertvoll für den Meister. Honestly speaking, not just because he's my father-in-law, he's the most driven man I know. Ehrlich gesagt, nicht nur weil er mein Schwiegervater ist, er ist auch so ein richtig dynamischer Mensch. Driven. Getrieben. Auch dynamisch. He's the CEO of his company. Er ist der Geschäftsführer seiner Firma. He's the chairman of the board at CIG here. Er ist der Präsident des TG-Vereines. He leads a welcome team. Er leitet ein Welcome Team. He leads the buffet and the Sunday school ministry with my mother-in-law Gerti. Er unterstützt meine Schwiegermutter Gerti beim Buffet und bei der Sonntagsschule. Most recently he translates. Seit neuestem übersetzt er auch. He teaches a baptism seminar. Er lehrt auch beim Taufseminar. And he's a crucial part of the Liberia team. Und ist auch ein wichtiger Teil des Liberia Teams. And I'm sure I missed something. Und bin nicht sicher, ob ich etwas versäumt habe. Otmar is a perfect example of how to balance the many pressures that come in the business world with raising a family and being in ministry. Otmar ist ein perfektes Beispiel dafür, für die vielen Belastungen, die zusammenkommen, wenn man geschäftlich involviert ist und auch eine Familie heranziehen muss. It is unbelievable that he managed everything I just said and has 5 kids and 9 grandchildren. Ja, ich lasse jetzt Axel weitersprechen bei dem Teil. It's unbelievable that he can manage everything that I just said with having so many children and grandchildren. Das erste ist, es ist nicht so, dass ich hier stehe, weil es nicht so ist. Das ist mir wichtig. Okay. It's unbelievable that he manages the whole list of things I just listed with having 5 kids and 9 grandchildren. Es ist einfach unglaublich, dass er in der Lage ist, die ganzen Dinge, die ich aufgezählt habe, zu managen. Und gleichzeitig auf seine 5 Kinder und Enkelkinder zu achten. I have 2 kids and I'm totally stressed out. Ich habe 2 Kinder. Und bin total gestresst. I haven't slept in 3 years. Ich habe in 3 Jahren nicht mehr geschlafen. I have no idea how someone can have 5 kids close in age. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie man 5 Kinder direkt ineinander haben kann. But I'd like to show you another video. This is probably what Otmar was like when Gertie was going to the university and he had all 5 kids at home. Hier ist ein Bild, wie der Otmar war, als Gertie an der Universität war und 5 Kinder zu Hause waren. All I can say is respect to all you fathers with a lot of kids. Also mein größter Respekt an alle Väter mit vielen Kindern. I came to Austria in 2005 and met Otmar and his family. In 2005 bin ich nach Österreich gekommen. Ich habe Otmar getroffen aus seiner Familie. In 2007 I married his youngest daughter Isabella. In 2007 habe ich seine jüngste Tochter Isabella geheiratet. And since then I've been trying to figure out where his motivation comes from. Und seit dieser Zeit habe ich versucht herauszufinden, wo seine Motivation herkommt. How he has the power and energy to manage all that he does in life. Woher nimmt er diese Kraft und Energie, um all das zu tun, was er im Leben so tut? I know now that he's motivated by love. Ich weiß jetzt, dass er motiviert ist durch Liebe. You know, if you really love someone, then you show him by how you act. Wenn du wirklich jemanden liebst, dann zeigst du das in der Art und Weise, wie du ihm gegenüber handelst. Love is an action. Liebe ist eine Tat. It's a behavior, not just an emotion. Ist ein Verhalten, eine Tat, nicht nur eine Emotion. If love were just an emotion, how could God command us to do it? Wenn Liebe nur eine Emotion wäre, wie könnte Gott uns das gebieten, auch etwas zu tun? You can't just invoke your emotions whenever you want. Du kannst dich einfach so deine Emotionen anknipsen, wann auch immer du möchtest. Love is an action. Liebe ist eine Tat. It can produce emotion, but it's an action. It's a behavior. Die kann auch Emotionen hervorbringen oder mit Emotionen einhergehen, aber es ist eine Handlung, es ist eine Tat. Let's take a look at 1 John 3. Schauen wir uns einmal 1. Johannes Kapitel 3 an. Dear children, let's not merely say that we love each other. Let us show the truth by our actions. Liebe Kinder, wir wollen nicht nur davon reden, dass wir einander lieben. Unser Tun soll ein glaubwürdiger Beweis unserer Liebe sein. Let's show the truth by our actions. Let's show people that we love them by our actions. Zeigen wir den Menschen die Wahrheit, indem wir sie wirklich lieben. You know, we can walk a good walk, we can talk a good talk, we can say we love people. Wir können einen guten Lebensstil haben und auch gut sprechen und sagen, wir lieben Menschen. But if we never take the time for them, then we don't really love them. Aber wenn wir uns nicht die Zeit für sie nehmen, dann lieben wir sie nicht wirklich. And not only does Otmar have the action of love down, he knows it very well. Und nicht nur weiß Otmar, wie man Liebe umsetzt. He really has the heart of love for people. Er hat wirklich ein Herz voll von Liebe für Menschen. Otmar really has a pastor's heart. Otmar hat wirklich ein pastorales Herz. He really cares about helping people. Er kümmert sich wirklich darum, Menschen zu helfen. That's why he has such a motivation to do all that he does. Deshalb hat er so eine Motivation, all das zu tun, was er tut. He has the heart of love for his family, for this church. Ein Herz der Liebe für seine Familie und für die Gemeinde. And for the lost. Und für die Verlorenen. Recently, 2 cars salesmen came up to our house. Vor kurzem kamen 2 Autos mit Polizisten und fuhren vor unserem Haus vor. Two car salesmen. So, 2 Autoverkäufer. You know, they have these little cards they stick in your window. It says, if you ever want to sell your car, call this number. Da gibt's so, die haben so kleine Visitkärtchen ausgeteilt und haben das da bei uns ins Auto reingesteckt. Also wenn ihr euer Auto verkaufen wollt, dann kontaktiert uns. And they walked up into my driveway and I was thinking, what are you doing in my driveway? Die sind da so in meine Einfahrt reingegangen und haben gedacht, hey, was macht ihr da? And my first thought was, get out of, like, don't come to my house. Mein erster Gedanke war, hey, weg da, kommt da nicht näher zu meinem Haus. I'm used to it in Vienna, but this is my house. Ich bin daran gewöhnt in Wien, aber jetzt hier auf meinem Grund. I don't know these guys, I don't trust these guys, and they're walking up, my wife is in the driveway. Ich kenne die Leute nicht, sie marschieren einfach heran, meine Frau ist dort in der Einfahrt. And touching my car. Und berühren da mein Auto. And I was thinking all of that, and Otmar was already planning, he said, just please wait one second. Und ich habe mir all das gedacht, aber Otmar hat gesagt, einen Augenblick bitte. He went inside and he got some reading material, some evangelistic material. Er ist ins Haus gegangen und hat einige Traktate geholt. And he's like, yeah, okay, maybe I'll sell my car. God loves you. Und er hat gesagt, hey, da ist ein Kärtchen, Traktate, Gott liebt dich. I was thinking, it's unbelievable. Ich habe gedacht, unglaublich. He always takes the time for people. Er nimmt sich immer Zeit für Leute. And since I came to Vienna, he's really been a mentor to me. Und seit ich nach Wien gekommen bin, ist er wirklich für mich ein Mentor geworden. He's been loving me with his actions. Er liebt mich durch seine Aktionen. He helped me get my first job. Er half mir, meine erste Arbeit zu bekommen. I remember I was so nervous. I said, I can't do an interview in German. Ich kann mich erinnern, ich war so nervös. Ich habe gesagt, ich kann doch kein Interview in Deutsch machen. He helped me just make enough, learn just enough German to get through an interview. Und er hat mir geholfen, gerade so viel Deutsch zu lernen, dass ich ein Interview bestehen konnte. The employer thought I could speak German. Der Arbeitgeber dachte, ich kann Deutsch. And then I was sitting at my desk and the phone would ring. Und dann saß ich an meinem Schreibtisch und das Telefon klingelte. I was so nervous, I didn't know what they were saying. Und ich war so nervös, ich wusste gar nicht, was die sagen. So I just said, I learned how to say, please send me an email. Ich habe gelernt zu sagen, bitte schick mir ein E-Mail. Me and Google Translate, we were buddies. Google Translate und ich, wir sind so richtig Freunde. And I used to come home and say, Otmar, I can't do this, I can't manage it anymore. It's so hard and not knowing German and trying to work. Und ich habe zu Otmar gesagt, hey, das schaffe ich nicht. Das ist so schwierig. Ich kann nicht Deutsch und dann soll ich arbeiten. He always said, you can do all things through Christ. Er hat immer gesagt, du kannst alles tun durch Christus. Philippians 4:13. Philipper 4:13. And plus, if you want to stay in Austria and marry my daughter, you're going to have to. Und wenn du in Österreich bleiben und meine Tochter heiraten willst, dann musst du Deutsch lernen. He encouraged me to get involved in ministry. Er hat mich ermutigt, hier in den Dienst einzutreten. He helped me to build a house. Hat mir geholfen, ein Haus zu bauen. He helps me with all the tough Austrian laws and administration that I don't understand. Hilft mir bei den ganzen schwierigen österreichischen Gesetzen und der ganzen Administration, all die Dinge, die ich nicht verstehe. He's really taught me that being a father is not just getting your kids to the age of 18 and then you're done. Also hat mich gelehrt, dass Vatersein nicht nur heißt, die Kinder bis 18 heranzuziehen und dann das war's dann. It's a lifelong commitment to your children. Es ist eine lebenslange Verpflichtung den Kindern gegenüber. And sometimes to your children-in-law. Und manchmal auch den Schwiegerkindern gegenüber. It's about showing your children the father's heart. Es geht darum, den Kindern das Vaterherz zu zeigen. So I'd like to say thank you to you, Otmar. Ich möchte dir Danke sagen, Otmar. For all you do for me. Für alles, was du für mich tust. For all you do for us. Alles, was du für uns tust. For your love, time and energy. Für deine Liebe, Zeit und Energie. Happy Father's Day. Schöner Vatertag. And fathers, today let's continue to change this negative perception that people have about fathers. Väter, lasst uns daran arbeiten, dass wir diesen negativen Eindruck, den wir als Väter manchmal hinterlassen, dass wir das ändern. Let's continue to install the love of our father in our children. Setzen wir fort darin, und die Liebe des Vaters in unseren Kindern einzupflanzen. Fill them with godly wisdom and love. Und sie mit göttlicher Weisheit und Liebe zu füllen. Discipline them in the way they should go. Und ihnen Disziplin zu lehren, in der Art und Weise, wie sie weitergehen sollen. And continue to direct them to our Heavenly Father. Und sie weiterhin zu unserem himmlischen Vater hinzuleiten. Amen. Amen. Would you pray with me? Wollt ihr mit mir beten? If you're a mother or father today, I want to ask you one question. Wenn du ein Vater oder eine Mutter bist, dann möchte ich dir heute eine Frage stellen. Could you ever offer the life of your child to pay for someone else's freedom? Könntest du jemals das Leben deines Kindes dafür opfern, jemandes anderen Freiheit zu erkaufen? Thank you, Father, that that's what you sent your son to do for us. Danke, Vater, dass du das getan hast, indem du deinen Sohn für uns gesandt hast. He sent his only son Jesus for us. Er hat seinen einzigen Sohn Jesus to pay for all our sins, um für all unsere Sünden zu bezahlen, so that we could have everlasting life. Damit wir ewiges Leben haben können. I couldn't do it. Ich könnte das nicht tun. I couldn't offer my son for someone else's freedom. Ich könnte das Leben meines Sohnes nicht für jemandes anderen Freiheit opfern. But he loves us so much that he could. Aber er liebt uns so sehr, dass er das konnte. Imagine what kind of love he has for us. Könnt ihr euch vorstellen, was für eine Art von Liebe er für uns hat? Such a gift to us. So ein Geschenk für uns. And it costs nothing. Und es kostet uns nichts. All you have to do is accept his free gift. Alles, was du tun musst, ist sein Geschenk annehmen. If you'd like to accept him today, just repeat after me. Wenn du ihn annehmen möchtest heute, dann wiederhole einfach, was ich sage. Father. Vater. I know what you did for me. Ich weiß, was du für mich getan hast. I'm a sinner. Ich bin ein Sünder. I believe that your son paid for my freedom. Ich glaube, dass dein Sohn für meine Freiheit bezahlt hat. I believe in your son. Ich glaube an deinen Sohn. And I believe in you. Und ich glaube an dich. And I trust in you. Und ich vertraue dir. And I'd like you to show me how to live my life with you. Und ich bitte dich, mir zu zeigen, wie ich mein Leben mit dir leben kann. In Jesus' name. In Jesu Namen. And for the church tonight. Und für die Gemeinde heute. God didn't withhold anything from us. Gott hat nichts von uns zurückgehalten. Not even his precious son. Nicht einmal seinen kostbaren Sohn. So why would he withhold anything else from us that we ask? So weshalb sollte er dann irgendetwas anderes von uns zurückhalten, wenn wir ihn darum bitten? Whatever we need today. Was auch immer wir heute brauchen. Let's ask our heavenly Father. Lasst uns unseren himmlischen Vater darum fragen. And let's freely receive from him. Und lasst uns auch ganz freimütig von ihm empfangen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.